HR2 Kultur. Archivschätze. Mit Christiane Kreiner. Lieselotte Perner war lange Redakteurin des Jugendfunks im Hessischen Rundfunk. Im Jahr 1955 hatte sie eine ganz besondere Idee für eine Sendereihe, die sie mit dem Titel »So sehen uns die anderen« versah. Sie lud junge Menschen aus Frankreich, dem Iran und Spanien zu Gesprächen ins Studio ein. Sie erzählten, wie sie das Leben in Deutschland zu dieser Zeit wahrnehmen. Die heutige Sendung anzusagen ist gar nicht einfach und vor allen Dingen ist es für mich nicht leicht, unsere Teilnehmer vorzustellen. Wir haben nämlich heute junge Perser, die schon seit einigen Jahren hier in Deutschland studieren, aber ich habe es nicht fertiggebracht, ihren Namen einwandfrei wiederzugeben. Ich glaube, wir fangen mit der jungen Dame an. Wollen Sie sich bitte vorstellen? Puranpur Aryan. Ja, und Sie sind Studentin und Sie sind seit wie vielen Jahren hier? Dreieinhalb Jahre. Seit dreieinhalbem Jahr. Und der Nachbar? Ich heiße Ardeşir Parsa, studiere hier Medizin seit 5 Jahren schon. Mein Name ist Gassem Zadeh, studiere Medizin. Ich heiße Amir Bahman Gudarzi, Mediziner seit 2 Jahren. Sie alle sind also nun schon seit geraumer Zeit hier in Deutschland. Vor 5 Jahren sah Frankfurt und sah überhaupt die Bundesrepublik ein bisschen anders aus als heute. Meine ersten Eindrücke in Deutschland waren die eines hoffnungslos zerstörten Landes. Obwohl die Trümmer schon abgeräumt waren, trotzdem hat sich das Bild beträchtlich geändert. Die letzten Ruinen sind verschwunden. Neue, schöne, moderne Geschäfte, Häuser, Fabriken, Straßen, Autos, Fotoapparaten und viele Sachen geben ein lebhaftes Bild von der Wirtschaftstüchtigkeit des deutschen Volkes. Durch Fleiß und Arbeit ist in diesen 5 Jahren viel geschaffen wurde, aber durch viel Arbeit möchte ich sagen, andere Sache ist benachteiligt worden in diese 5 Jahre. Nach meiner Meinung, diese harte Arbeit hat, will ich sagen, der Geist und der, wie sagt man, die Worte fehlt mir, ich weiß nicht. Wir helfen Ihnen, ja. Wahrscheinlich die Damen sind härter geworden. Nein, allgemein, ich möchte sagen, die sind ein bisschen härter geworden. Und wenn man richtig die Deutsche betrachtet, durch diese Arbeit sind natürlich sehr stolz. Und dieser Stolz geht in eine, will ich sagen, leichte Hochmut über. Und ich will nicht das deutsche Volk beleidigen. Ich, wenn ich mir erlaube, ganz offen über das deutsche Volk sprechen. Das ist gut gemeint und nicht schlecht gemeint. Aber das ist meine Eindrücke und was ich hier gesehen habe und erlebt habe. Haben Sie das beobachten können? War das vor 5 Jahren anders? Vor 5 Jahren, das deutsche Volk war trauriger und war ein bisschen zurückhaltender. Aber jetzt sozusagen, die haben die Köpfe hoch, nicht? Und natürlich, die leben viel besser als vor 5 Jahren. Nun kommen Sie aus einem Land, das nicht nur durch den Kontinent von uns getrennt ist, sondern auch durch die Religion, durch die Sitten. Sind Sie uns ziemlich fremd und ist auch Deutschland Ihnen ziemlich fremd gewesen? Das war ein bisschen fremd, aber das hat sich im Laufe der Zeit ein bisschen nachgelassen, wo wir mit deutschen Sitten und deutschen Gebräuchen im Kontakt kamen und haben wir uns so mit einverstanden, dass wir jetzt uns genau wie zu Hause fühlen. Und was mir vor allem einfällt, dass die Deutschen außer ihrem Leben auch an ihrer Religion sehr hängen. Die deutsche Jugend, die deutsche alte Familien, die vergessen nicht, einmal am Sonntag ihre Kirche. Das ist mir sehr augenscheinlich. Ist es bei Ihnen zu Hause nicht so? Doch, bei uns ist auch so, sogar noch strenger. Weil bei uns ist fünfmal Gebet am Tage und dann muss man nicht, aber soll man erscheinen. Wahrscheinlich war der erste Eindruck, den Sie von Deutschland kriegen konnten, überhaupt der, den Sie in einer Familie gewinnen konnten. Denn Sie mussten ja irgendwo in Untermiete wohnen und das wird also der erste Kontakt gewesen sein. Ja, zuerst, Sie sind sehr, sehr freundlich, besonders die junge Deutsche. Das sind die Damen und die Herren, beide sind sehr, sehr freundlich, weil wir immer in die Uni sind und dort studieren, wir haben immer mehr Kontakt mit den Jungen. Und die sind sehr, sehr gut und sehr freundlich und sie sind sehr hilfsbereit. Aber was ich zu sagen habe, und leider betrifft auf alle Ausländer, sind die Wirtinnen, die gar nicht freundlich sind und sie verlangen sehr viel für die Ausländer oder sie sind nicht so, wie sein soll. Weil die Ausländer sind hier ganz allein und sie erwarten, dass die Deutsche wie Mutter oder wie Vater sein. Und das fehlt eigentlich. Ja, bei Ihnen gibt es wahrscheinlich gar nicht dieses Untermietverhältnis, wie das wir ist es hier so haben. Sie sind gewohnt, in der Familie zu leben und Sie trennen sich wahrscheinlich auch nur ganz selten von Ihrer Familie. Und da können wir uns vorstellen, wenn Sie gewohnt sind, mit Vater und Mutter, mit Bruder und Schwestern, mit den engeren und weiteren Verwandten in sehr engem Kontakt zu leben, dass Sie das hier in Deutschland vermissen. Das muss ich sagen, die Deutsche in erster Augenblick und welche, die überhaupt nicht Sprache beherrschen oder nicht Bekannte haben, die sind sehr freundlich und die sind sehr hilfsbereit, die wollen helfen und dass die weiterkommen, die Ausländer. Aber in allgemein, ich glaube, ist so, dass die Deutschen weniger an Familienleben gewöhnt sind, als besonders in Orient und Asien in allgemein. Zum Beispiel wir zu Hause, jeden Woche treffen wir ganze Familie, vielleicht 3-4 große Familien, mehr als 50-60 Leute. Oder wenn ich heute Abend nichts zu tun habe, gehe ich zu meinem Onkel, zu meiner Tante, unterhalten wir. Oder wenn ich zum Beispiel in Teheran oder in andere Stadt studieren muss und eine Wirtin habe, ausnahmeweise, bei uns gibt es weniger Wirtin, überhaupt jeder hat seine Wohnung und sein Haus. Aber Wenn ich jemanden überhaupt nicht kenne, gehe ich einfach in seine Küche oder ihre Küche oder in sein Arbeitszimmer, spreche ich, unterhalte ich so zwanglos. Aber wenn ich hier irgendwo wohne, bei meiner Wirtin, sie verlangt von mir, dass ich nicht zum Beispiel in die Küche gehe. Ich habe überhaupt nicht in der Küche zu tun. Ich bin kein Koch und ich möchte nicht auch kochen. Aber wenn ich zu Hause bin, wie ich zu Hause gewöhnt bin, gehe ich einfach in die Küche rein und spreche ich mit meiner Wirtin. Vielleicht haben Sie auch Gelegenheit gehabt, die Deutschen bei der Arbeit selbst zu beobachten. Hier spricht überall von deutsche Wirtschaftswunder. Das ist natürlich ein Wunder, aber für Allgemeine, für Masse, das ist kein Wunder. Die arbeiten alle, die Frauen, die Männer. In einer Familie vielleicht müssen 3 oder 2 oder 4 Leute arbeiten, das ist richtig leben können. Und die Frauen, ich meine, bei uns, die haben manche Nachteile, das hier nicht haben, hier sind gleichberechtigt, aber in manchen Beziehungen, diese Gleichberechtigung hat seine Nachteile. Ich meine nicht in juristischer Sinne, sondern in menschliche Sinne vor allem. Ich meine, eine Frau muss immer eine Frau bleiben, zart und weiblich. Und wenn er auch arbeiten will, nicht, muss im Gebiet der Kunst und Schönheit und Kultur und solche Sachen arbeiten, nicht die harte arbeiten wie Männer. Dadurch die Frauen werden hart und bekommen auch harte, die denken starr und die bleiben nicht mehr so weiblich, wie die sein sollen. Ja, ich höre von einem zwei Ehepaar. Ein Ehepaar, die Frau sagte, ja, warum soll ich nicht arbeiten? nicht? Mein Mann schafft, mein Mann verdient Geld, ich muss auch genau dasselbe machen. Warum mein Mann soll durch meinen Pelzmantel belastet werden? Warum mein Mann soll durch unser Auto belastet sein, immer nicht? Denn Auto kostet Steuer, ein Auto kostet Benzin, Auto gehört zum Leben, nicht? Während Sie der Meinung sind, da sollte man der Frau zuliebe alles schaffen, und zwar der Mann allein. Und wenn man nicht schaffen kann, dass man ein Auto hat, lieber ohne Auto bleiben, aber die harten Frauen von Frauen weghalten. Dann kommen die Männer mittags oder abends nach Hause, sie sind ganz stolz und sie müssen sagen, was sie wollen, und die arme Frau muss machen, was der Mann will und nicht was sie selbst will. Und das finde ich sehr gut, besonders in Deutschland, die nach dem Krieg nicht so viel Geld hatten. Das ist sehr, sehr schön, dass die Frauen auch mitarbeiten. Man soll doch nicht jahrelang tot leben, das heißt ohne Essen oder ohne eine Wohnung zu haben, einfach wohnen. Das finde ich sehr gut. Das erste, das ist ein paar Jahre, muss man viel arbeiten, bis man eine Wohnung und richtige Essen haben. Und dann natürlich kann man eine Ruhe haben oder irgendetwas. Das ist nicht schön wie bei uns zu Hause. Wir lassen, wie es war, und wir machen gar nichts und arbeiten vielleicht gar nichts und sagen wir, ach, das Leben müssen wir das Leben genießen und nicht etwas Gutes tun. Ich meine ganz das Gegenteil. Die Hauptsache, meine ich, der Mensch will glücklich sein und glücklich leben. Und ein Deutscher meint, wenn ein Auto hat oder seine Wohnung hat, ist glücklich. Aber wenn auch das erreicht hat und seine Wohnung hat und seine Auto hat oder Motorrad hat, ist trotzdem nicht glücklich, hat größere Sorgen. Und wird nicht glücklich sein, wenn es weiter seine Wünsche und seine Willen so ist, nicht? Aber bei uns, die ganz einfachen, armen Leute, obwohl nichts besitzen, aber die sind trotzdem glücklich. Und ich meine, Hauptsache ist Glück und glücklich sein. Nun können wir, glaube ich, von den Familien weggehen. Sie haben ja nun, oder Sie leben hauptsächlich mit Studenten zusammen. Wenn Sie mich fragen, dann muss ich leider sagen, durch diese Eifer, die wir vorher schon abgeschnitten haben, diese Freundschaft, Eigenschaft der Freundschaft und der Gastfreundschaft ist überhaupt vernachlässigt worden, beeinträchtigt worden. Zum Beispiel in unserem Kreise, in unserem Studentenkreise ist nicht so eine Freundschaft vorhanden, dass man sich trifft auf der Straße, begrüßt man sich und sagt man, oh, wie geht's dir und so weiter, nicht wahr? Und das kommt manchmal vor, aber wenn ich zu mir komme und die Antwort höre, mir geht es gut, der Betreffende ist 100 Meter weit weitergegangen. Oder nach den Vorlesungen, wenn Stunde der letzten Minute schlägt, dann ist kein Student mehr da. Nicht? Da findet man niemand. Sie sind alle sehr schnell dann, weg. Aber bei uns ist anderes. Bei uns trifft man sich auf der Straße, dann wird 5 Minuten gefragt, wie es dir geht, wie es mir geht, wie es deinen Eltern geht und so weiter. Und dann wird 5 Stunden wieder über die ganze Arbeit am Tage gesprochen. Ist es bei Ihnen nicht doch mehr eine Höflichkeitsformel oder ist da wirklich innere Anteilnahme? Das ist eine innere Anteilnahme. Ich meine, die deutschen Studenten und besonders die junge Generation in Deutschland, die haben viel Interesse, die Ausländer kennenzulernen und ihre Meinung und wie sie leben und wie sie arbeiten und sind auch freundlich, die haben auch Zeit. Nun sind Sie Männer und für Sie ist es nicht so schwierig, sich einzuordnen und einzugliedern. Aber wir haben ja eine Studentin hier, die wahrscheinlich von zu Hause aus ganz anders gewohnt ist zu leben, als sie es hier muss. Natürlich, das ist ganz klar. Zu Hause, die Damen besonders, die Mädchen, müssen immer zu Hause sein, besonders abends spät, dürfen nicht weggehen. Das heißt, die Straßen sind so voll, für die Männer so überfüllt, dass die Mädchen nicht allein auf der Straße gehen können. Und wenn sie weggehen, sie gehen meistens mit Eltern oder mit jemandem, sie gehen niemals allein weg. Und das finde ich hier ist sehr schön, wenn die Mädchen selbst allein weggehen können und verreisen und alles. Das stört kein Mensch und sagt nie. Wenn man selbst gut ist, dann sagt niemand etwas und tut niemand etwas. Sie sind nun 5 Jahre hier, manche sogar von Ihnen 5,5 Jahre. Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie immer hier bleiben, dass sie hier eine Stelle finden möchten und ihr Leben hier verbringen. Das muss ich auch leider sagen, die jungen Perser, die hier kommen, überhaupt vielleicht, ich weiß nicht, nur in Persien ist oder die anderen Länder auch so ist. Wenn sie hier kommen und sie hier studieren, sie denken nachher überhaupt nicht an die Heimat und sie denken nicht, dass sie ein Perser ist und müssen eines Tages wieder nach Persien zurückfahren und die armen Leute vielleicht ein bisschen helfen. Sie wollen nur selbst etwas Schönes leben und etwas Schönes, eine schöne Erlebnis haben. Das ist doch gar nicht schön. Wir müssen denken, dass so viele und arme Leute in Persien sind, sie warten auf uns. Wir müssen wieder zurückgehen, wir müssen die Leute helfen. Vielleicht eines Tages wird Persien auch so gut wie Deutschland. In unserer Sendung heute werden sich zwei junge Franzosen über ihre Eindrücke unterhalten, die sie von uns Deutschen und von Deutschland haben. Es ist diesmal Arlette Charlandre. Ist das richtig gesagt? Jawohl. Sie ist französische Assistentin an einer deutschen Oberschule. Und Pierre Cardet, der zurzeit hier in Deutschland, das heißt in Frankfurt, studiert. Nun ist es nicht ganz einfach, die Eindrücke, die man von Deutschland hat, so zusammenzufassen. Und wir haben uns vorgenommen, wir werden uns einzelne Punkte herausgreifen. Und ich glaube, Arlette, da fangen Sie an mit. Ich möchte gern zuerst von der Stimmung in einem Gymnasium sprechen. Es ist mir im ersten Augenblick aufgefallen, dass die Disziplin nicht so gut und nicht so streng ist als wie bei uns. Zum Beispiel bei uns sollen wir nicht auf dem Gang laufen oder schreien und in der Treppe hin und her gehen, aber wir sollen immer zu zweien oder zu dritten ganz langsam und ganz vornehm hinaufsteigen oder hinabsteigen. Natürlich denke ich als ein weibliches Element und ich war nur in Frankreich in einem Mädchengymnasium. Vielleicht ist es anders in einem jungen Gymnasium. Pierre, was würden Sie dazu sagen? In Anfang, in der ersten Monate in Frankreich, in Schule, die Schüler sind ruhiger und man muss nicht laufen in Treppe, das ist recht. Aber in die Ende von Jahren, das ist ganz anderes und die Disziplin ist nicht so streng, dass, wie Arlette sagt, nicht wahr? Wie schafft man sich diese Disziplin? Werden bei Ihnen die Schüler sehr streng bestraft, wenn sie einmal etwas wilder und ausgelassener sind? Oder wie kommt es zu dieser Disziplin? Ja, es kommt, dass bei uns mehrere Personen im Dienst sind. Die Lehrer sind bei uns nur verantwortlich in der Klasse, aber nicht auf dem Gang. Und auf dem Gang gibt es noch andere Leute, die sind Aufsichtspersonal. Das ist also nun das Leben der Schüler außerhalb der Schulklasse. Aber sie unterrichten ja auch. Ja, ja. Und in der Klasse soll ich sagen, es gefällt mir sehr. Die Schüler sind... In Paris gibt es eine sehr große Wand zwischen Schüler und Lehrer. Nicht wahr? Der Lehrer kommt morgen, macht ihre Unterricht, nicht wahr? Und abends er geht aus und er hat Unterricht gegeben und nicht mehr. Aber gibt es keine Relation, Privatrelation zwischen Schüler und Lehrer? Und der Lehrer ist verständlich, natürlich, aber... Er sucht nicht so viel die Sozialprobleme und die psychologischen Probleme von den Schülern. Er macht ihre Klasse und fertig. Wie ist denn nun das Verhältnis der Schüler untereinander hier in Deutschland? Ich glaube, sie sind ziemlich distanziert und ziemlich entfernt voneinander. Ja, aber natürlich, ich kann nicht sprechen... Arlette ist vielleicht in eine bessere Stelle zu von Schüler sprechen, nicht wahr? Aber ich kann von Studenten sprechen, nicht wahr? Und die Studenten in Frankreich sind ganz anderes als in Deutschland, nicht wahr? Beispiel bei uns in die Relationen inzwischen einem Studenten und ein anderes Studenten sind sehr schlecht. Die eine Studentin sagt auch, diese meine Freundin Jacqueline ist wieso, und sie hat ein schlechtes Gesicht, nicht wahr, und sie hat heute eine furchtbare Rock, nicht wahr, und so weiter. In Deutschland nicht. Die Mädchen, die Studenten inzwischen sind ganz freundlich und ich kann nicht vielleicht mehr sagen, fast wie Schwester. Bei uns nicht, aber der Gegenteil. Für Männer, bei uns die Männer sind freundlich und fast wie Bruder. Aber in Deutschland, sie machen aufpassen, sind ein wenig vorsichtig, nicht wahr? Mhm. Und das habe ich schon bemerkt sehr oft in dem Studentenmilieu. Nicht? Und gibt es auch eine, ich möchte sprechen von den Studenten. Die Studenten bei uns haben noch ein ziemlich ein Ideal, nicht wahr? Und lassen das Leben, wie sie kommt. Aber in Deutschland, die Student ist wie so in der Universität in Frankfurt. Ich spreche von der Universität in Frankfurt. In Frankfurt, ein Student sagt, schaffen, muss sehr viel lernen, um so eine gute Stelle kriegen und nachher sehr viel Geld kriegen auch, nicht wahr? Und das kommt, ich glaube, von der Stimmung, von die deutsches Leben im Moment, Geld, nicht wahr? Und das leider, ich glaube, dass die Amerikaner haben aus Amerika gebracht. Pierre, glauben Sie, dass das Studium darunter leidet, so wie es die deutschen Studenten betreiben, nämlich in ihrer Fachrichtung ganz gerade auszugehen, ohne nach rechts und nach links zu schauen, während Sie sagten, die Franzosen sind etwas leichter, sie lassen es kommen, wie es kommt. Ja, ja, der deutsche Student ist so, für meine Meinung, nicht wahr? Meine Jungen, Beispiel, ein Student lehrt Philosophie, nicht wahr? Und er will eine Doktor werden, nicht wahr? Er geht ganz geradeaus, bis er hat diese Stelle, nicht wahr? Und nachher, er lebt ein wenig, nicht wahr? Aber bei uns nicht. Ein Student kommt direkt von der Universität, er hat etwas Arbeit zu machen. Er macht das, aber er bekommt ein Telefon. Hallo, wer ist das? Dein Freund Pierre. Und kannst du mit uns ausgehen? Und der Franzose geht. Aber die Deutschen machen nicht das. Nicht wahr? Ja, das ist das Problem, der Hass in Deutschland, ja, glaube ich. Die Deutschen nehmen keine Zeit zum Beispiel zum Essen oder zum ganz bequem sitzen und es ist mir aufgefallen, wir essen zum Beispiel eine ganze Stunde, aber wir genießen wirklich. Aber in Deutschland, in einem Restaurant oder in einem Aufbau, essen die Arbeiter nur eine halbe Stunde. Das, glaube ich, finden wir das nicht bei uns. Ah, ja, aber das ist so. Die Deutschen meinen ganz anderes als uns, nicht wahr? Und gibt es auch, ich glaube, im Grund eine wirtschaftliche Sache, dass die Deutschen wollen sofort, nach dem Krieg, dass Deutschland war ganz unten. Und die Deutschen wollen, dass dieses Land wieder geht wie vorher, nicht wahr? Ja, aber uns, mit unserem Temperament, wir sagen immer, ach, es geht, ja, wir machen das, wir können das morgen machen, nicht wahr? Ja, aber die Deutschen sagen nicht, morgen, sofort. Aber das ist ein Vorteil in Deutschland immer auf der Beziehung auf Aufbau, aber auf der Beziehung auf Leben ist das ein Nachteil. Das Leben ist so kurz, dass man es genießen soll. Aber ja, schauen Sie mal, die Deutschen zum Beispiel, sie sind fleißig, sie verdienen Geld. Ja. Sie können sich also, das glauben Sie, mit Ihrem Geld viele Bequemlichkeiten und ein schöneres Leben kaufen, als da ist. Das Auto, vielleicht die Bequemlichkeit im Haushalt, an Haushaltmaschinen. Und wir sind vielleicht der Meinung, dass das gute Leben ausmacht. Ja, ja, ja, ich glaube auch. Ja. Aber gibt es dazu etwas? Ich glaube, dass natürlich, es kommt von der Unterschied von Temperament von den Franzosen und den Deutschen, nicht wahr? Aber ich glaube, dass die Franzosen denken, wieso? Man arbeitet und Beispiel, man geht in Arbeit morgen früh und man sagt, ach, ich habe keine Lust heute, nicht wahr? Und so weiter. Die Deutschen das. Sie haben keine Lust, auch. Ja. Die Deutschen wie sie andere Leute. Wenn ein Mann hat, ist sehr spät zurückgekommen nach Hause, einen Abend, nicht wahr? Und morgen früh er muss arbeiten. Er denkt, ach, ich habe überhaupt keine Lust zu arbeiten. Aber er arbeitet, nicht wahr? Ja. Ja, aber bei uns nicht. Oh, wir arbeiten ganz, ganz langsam. Ah, ja, ja. Und, ja, ja. Und ja, ja, wir spotten. Und ja, ja, ich glaube, das ist vielleicht lustiger, in Frankreich zu arbeiten. Ja, wir arbeiten lustiger und wir können nicht arbeiten ohne Spaß, ohne Scherz. Hatten Sie Möglichkeit, deutsche Familien kennenzulernen oder innerhalb einer deutschen Familie zu leben? Ich möchte gern sagen, die Familie scheint mir, das Leben in der Familie scheint mir nicht sehr verschieden. Aber die Kinder sind ein wenig anders. Ja, habe ich auch das bemerkt. Ich komme zurück zum die Schule. Habe ich bemerkt, dass die deutschen Schüler sind schmutzig als bei uns. Sind schmutzig? Ja, als bei uns. Ach, nicht ich weiß warum. Wenn sie gehen aus von Schule, sie gehen laufen in die Straße. Ja, ich weiß warum. Und sie gehen zu Hause mit furchtbar dreckigen... Ich möchte gerne unterbrechen. Ich weiß warum. Ich habe erzählt, in unseren Schulen tragen die Kinder eine Bluse, eine Kittel. Eine Schürze. Ja. Und wegen der Flecke, wegen der Schmutz. Und hier in Deutschland gehen die Kinder mit ihren alltäglichen Kleidern und mit ihrem Pullover und mit ihren Hosen, aber bei uns, wir tragen eine Schürze. Und deswegen scheinen wir vielleicht auf der Straße sauberer. Nun haben Sie nicht nur bei Studenten gelebt, sondern Sie sind auch in einem anderen Lebensbereich gewesen. Sie sind auch mit anderen Menschen zusammengekommen. Ja, natürlich. Habe ich auch gekannt, Werkoch. Die waren furchtbar nett mit mir. Sehr nette Leute. Und habe ich gefunden, dass die Standing von Leben von diese kleine Werker sind hundertmal besser als bei uns. Die Frau hat schöner Möbel und sie hat schon Elektrikapparat, also sonst bei uns. Ich glaube, die Arbeiter verdienen in Deutschland mehr Geld als bei uns. Und ja, deswegen ist die Einrichtung zu Hause besser und bequemer. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Deutsche mehr zu Hause wohnt als der Franzose. Ich glaube, das ist eine Sage. Nee, ich glaube auch, dass die Franzosen haben einen sehr großen Fehler. Und ich habe schon ein paar Mal bemerkt, die Franzosen sind so leicht im Privatleben, nicht wahr? Man geht so oft aus. Ach, man trifft einen Mann, eine Freundin in die Straße. Ach, gehst du mit mir in Bistro trinken, ein kleiner Perno, nicht wahr? Ja. Und das in Deutschland, ja, man macht nicht, kommt, nicht wahr? Es kommt. Bei uns gibt es imprévu, nicht wahr? Der ist überhaupt nicht vor. Man trifft eine Freundin in die Straße, aber komm bitte zu Hause essen, nicht wahr? In Deutschland nicht. Man muss vorher angeladen, nicht wahr? Und sagen, bitte schön, kommen Sie bei uns den nächsten Freitag oder den nächsten Mittwoch. Aber das ist, ich kann sagen, das ist fast unmöglich, um so eine improvisierte Sache machen sofort. Sie hatten Kontakt mit Künstlern. Ja, ich war verwundert. Ich habe gesagt, nee, aber was ist passiert in Deutschland? Gibt es überhaupt nicht mehr künstlich Renouveau? Doch, gibt es bestimmt. Aber diese Künstler sind furchtbar versteckt, nicht wahr? Diese Leute haben Angst, um zu zeigen ihre neue Malerei, ihre neue Geschichte. Im Moment in Deutschland, man hat keine Zeit, um zu präoccupieren sein zum Lesen, zum Malerei, Ausstellung, nicht wahr? Weil man muss kriegen Geld. Und das ist der Hauptsache, nicht wahr? Und die Leute haben überhaupt keine Zeit. Bei uns gibt es natürlich ein ganz großes Renouveau. Und in Frankreich, es war immer wie so, wenn kommt eine Krise, sofort nach der Krise gibt es ein Renouveau. Etwas anderes. Wir Deutsche, wenn wir nach Frankreich kommen, dann finden wir immer, dass die Franzosen sehr, sehr höfliche Leute sind. Sie sind nun als Franzosen hier. Ja. Oh, können Sie ich, das selbst? Ich, ah, nein. Ich danke Ihnen vielmals für Ihnen, ach, für, Ihnen, ja, für ein Kompliment. Das, ich auch. Aber leider, ich denke überhaupt das Gegenteil. Ich finde, dass die Education von den Deutschen sind überhaupt besser als unsere. Ja, ich finde, im Verkehr sind wir in Frankreich mehr höflicher, wenn eine Frau steht. Aber in Deutschland, Frau oder Mann, das ist dasselbe. Was wollen Sie nun sagen? Sie wollen sagen, dass in Frankreich mehr Rücksicht genommen wird auf den Fußgänger. Mehr Rücksicht, ja. Das ist das Problem des Verkehrs. Aber wie ist es nun so, die menschliche Beziehung zueinander hier, von den Deutschen zu Ihnen? Ich habe bis jetzt keine Feindlichkeit bemerkt. Alle Leute haben mir sehr, sehr herzlich empfangen. Und ich war sehr oft eingeladen und immer mit Rücksicht und immer mit Wärme aufgenommen. In der Sendereihe So sehen uns die anderen berichteten in unserem Studio schon junge Franzosen über ihre Eindrücke aus Deutschland. Nun haben wir heute junge Spanier hier bei uns, und zwar ist es eine Studentin, Maria, und ein Student, Javier, die sich heute über das, was sie in Deutschland gesehen und erlebt haben, unterhalten wollen. Nun ist es so, dass beide, Maria und Javier, noch nicht lange hier sind, also kein allgemeingültiges Urteil über die Deutschen und Deutschland sich abzugeben trauen. Sie haben nicht den Mut dazu, sondern sie können nur über ihre kleinen Erlebnisse oder auch kleinen Zusammenstöße, die sie mit den Deutschen gehabt haben, sprechen. Ich habe erlebt, dass einmal ein Kind kam nach Hause von der Schule. Es war ein hässliches Tag wie heute und hat geschneit und hat geregnet und das arme Kind hatte schmutzige Schuhe. Da ein Kind ist, hat seine Schuhe nicht geputzt. Und trat ins Haus ein. Die Eltern, besonders die Mutti, hat das Kind geschimpft und ein bisschen geschlagen. Etwas später ist das Kind auf der Straße geschickt mit dem Hund, um ihm spazieren zu gehen. Und eine halbe Stunde kamen sie wieder zurück. Das Kind hat sich erinnert, dass gestraft war und hat schon gut seine Schuhe abgeputzt. Natürlich, das Hund konnte nichts tun und hat mit seinen Pfoten Boden, Teppich und so weiter schmutzig getan. Die Mutter hat gesagt, schnell zum Tier, du bist wieder da, süßes Kind, süßes Hund, du hast wieder Hunger. Und ich sage, was glauben Sie? Für dasselbe Sache, ein Kind wird gestraft und ein Hund gelobt. Verstehen Sie, was ich möchte sagen? Ja, das verstehe ich sehr gut. Und das ist bei Ihnen in Spanien nicht so? Nein. Ich habe auch gehört, dass die Deutschen sagen, wir können uns nicht ein Kind leisten. Aber ein Hund, ja. Natürlich. Und die Sache ist viel billiger. Die Sache ist viel billiger und nicht so viel Responsabilität. In Spanien, wenn zu Hause ein Platz ist, ist für ein Kind, aber nicht für einen Hund. Das war also ein Erlebnis, das Sie gehabt haben und das Ihnen aufgefallen ist. Es unterscheidet sich also die Kinderliebe in Deutschland, so wie Sie meinen, von der in Spanien. Also ich kann auch sagen, dass die Kinder in Spanien, überhaupt die jungen Leute, mehr Bewegung haben als hier. Also wir haben zu Hause viel gespielt und getanzt und kein Nachbar hat uns gesagt, dass wir zu laut sind. Und hier, wenn ein Kind ein bisschen Krach macht, die älteren Leute schimpfen, das ist wirklich merkwürdig. Soll das bedeuten, dass sie etwas freier erzogen werden, dass sie etwas freier aufwachsen als unsere jungen Leute hier? Ja, vielleicht die Spanier sind ein bisschen nervöser oder vielleicht temperamentvoller als hier, ne? Aber die Kinder sind überhaupt temperamentvoll überall. Das sind nun die Kinder. Was bemerken Sie oder was beobachten Sie an den jungen Leuten, wenn sie also nicht mehr als Kinder gelten, sondern wenn sie so heranwachsen, 15, 16, 17, 18 sind, ist da noch ein Unterschied? Ja, ich glaube ja. Die jungen Leute, genauso die Studenten wie auch die Lehrlinge, sind mehr abhängig von den Eltern als hier. Diese Abhängigkeit ist vielleicht, weil hier die Lehrlinge schon etwas verdienen. Und mit diesem Geld können sie machen, was sie wollen. In Spanien ein Junge, in allgemein, in unserer Klasse ungefähr, als Studenten und so weiter, darf nicht arbeiten, bis seine Vorbereitung fertig ist. Dass zum Beispiel, Sie können in Spanien finden junge Leute mit 20, 25-Jährigen und sie haben nie gearbeitet. Sie bleiben zu Hause, sie essen zu Hause, sie schlafen zu Hause und sie haben kein Pfennig zum seine Eltern gegeben. Ein Student hier kann irgendwo arbeiten, so 2-3 Stunden pro Tag und Geld zu verdienen. Ja. In Spanien ist diese Möglichkeit nicht. Er kann arbeiten, er verdient schon Geld, er kann machen alles, was er will. In Spanien ist im Gegenteil. Der Vater sagt immer, du darfst nicht nach Abendessen herausgehen und so weiter. Und deshalb, ich glaube, dass die Jungen hier sehr desorientiert sind. Die Mädchen sagen immer, wir sind zu jung und zu dumm. Sie sagen immer. Warum? Weil wir nicht wissen, was tun sollen. Sie haben vorhin von der Berufsausbildung des jungen Mannes vorwiegend gesprochen. Wann er das Elternhaus verlässt, wie seine Ausbildung ist. Aber Sie haben dabei das Mädchen vergessen. Wie ist nun die Stellung des Mädchens in Spanien? In Spanien ganz genau, es gibt zwei Teile. Eines ist Gesetz und etwas anderes, das Gewohnheit. Im Gesetz, ein Mädchen ist mit 21 Jahren schon die Majorität. Volljährig, ja. Volljährig. Und sie darf nicht Elternhaus verlassen, ohne Erlaubnis der Eltern bis 23 Jahre. 25. Heute 23. Deshalb, die Mädchen sollen immer zu Hause bleiben. Wenn die Eltern wollen und sie Vertrauen in ihr haben, sie dürfen, dass sie arbeiten kann in eine andere Stadt oder etwas so. In Allgemeine, diese Mädchen, die nicht bei ihren Eltern wohnen, wohnen in Kloster oder bei Familien oder gute Bekannte in dieser anderen Stadt. Deshalb, sie sind nicht ganz allein und sie haben immer eine Wirtin, die ganze Vertrauen von ihren Eltern. Die ein bisschen auf sie aufpasst. Obwohl sie erst kurz hier sind, haben sie etwas von den typisch deutschen Eigenschaften bemerken können? Ich glaube, die erste Sache ist die Arbeitsamkeit der Deutschen. Sie arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das ist die Zusammenfassung von ihrem Leben. Maria lächelt. Was hat sie dazu zu sagen? Wenn ein Deutscher feiern will, er muss 2 Wochen vorher wissen, wann und um wie viel Uhr. Ich glaube, die Deutschen haben nicht diese Improvisationsfähigkeit. No, wir leben in Improvisation. Ja, das ist die Sache. Die Deutschen sind systematisch. Und die haben alles vorbereitet und alles auch so klassifiziert. Ich glaube auch, dass die Deutschen denken immer in einen schönen Urlaub in Russland verbringen. Und deshalb sie arbeiten, arbeiten und sparen, um einen schönen Urlaub zu haben. Und ich glaube, dass bei uns ist ganz anders. Ich kann nicht verstehen, wie jemand kann 340, 350 Tage jährlich arbeiten, um 2 bis 3 Wochen in Urlaub. Es ist besser, etwas angenehmer jeden Tag haben, zum Beispiel ein 2-mal Wochen ins Kino gehen, etwas mehr Butter essen, ein paar Zigaretten mehr rauchen, jeden Tag, als sparen diese Kleinigkeiten, um 2-3 gute Wochen im Ausland, ich glaube. Haben Sie wirklich den Eindruck, dass die Deutschen sparsame Leute sind? Oh je, ja, und wie? Sie haben immer ein Ziel. Ein junger Mann hat einen Fahrrad. Und er wird ein Motor für diese Maschine haben. Aber das ist nicht gut, er will eine Moped. Er hat schon eine Moped, er will eine Motorrad, eine alte Motorrad. Er hat es schon, eine alte ist nicht gut, er will eine neue, er hat schon eine neue, ist gut. Aber er hat eine alte Apparat, er will ein Radioapparat gut haben. Er hat es schon, sagt ja, aber Motorrad, so schmutziges Wetter, so feucht, ich möchte einen alten Wagen haben. Er hat schon einen alten Wagen, aber ist noch nicht zufrieden, er will einen guten, einen neuen Wagen zu haben. Er hat schon den Wagen. Trotzdem, er ist nicht zufrieden, er will ein Fernsehapparat haben. Und immer rennen, rennen und rennen hinter die letzte Sache. Und sie können nicht zufrieden sein, wenn sie so denken. Ich glaube, die Deutschen sind überhaupt ehrgeizig. In allen Beziehungen. Genauso. Und wie wirkt sich das aus, der Ehrgeiz? Zum Beispiel im Beruf wollen sie die Besten sein, von der ganzen Welt. Ich glaube, dass die Deutschen als Mannschaft, können wir sagen, ist wie eine Maschine. Das ist meine Meinung. Nein, das in jeder Generation kommen zwei, drei, halbe Dutzend gute Geister. Ja. Haben etwas im Kopf, stimmt. Aber diese Leute, jede Generation, richten alles. Und die anderen gehen und anpassen sich, passen sie an. Also die Kritik ist gar nicht so verbreitet hier. In Spanien, ein Mensch versucht Selbstkritik von allen Dingen machen. Und was er liest in der Zeitung oder irgendwo anders, er hat aber trotzdem eine Kritik dieses Kritikes. Zum Beispiel, es ist sehr merkwürdig, hier die Leute, wenn sie ins Kino oder im Theater gehen, die suchen zuerst die Kritik in der Zeitung. Und wenn sie in der Zeitung lesen, dieses Stück ist nicht gut oder gut, die gehen aber trotzdem hin. Und die aber beurteilen genauso, was sie gelesen haben. Die haben gar nicht gegen diese Kritik, die sie gelesen haben. Das, was sie nun in der Kunst angeschnitten haben, ist ja nun verhältnismäßig ungefährlich. Aber halten Sie die Deutschen in der Politik auch für kritiklos? Ja. Ja, aber das ist so leicht, in Politik zu kritisieren. Das ist überall dasselbe. Aber ich glaube, die Deutschen können sich begeistern mit einer Idee. Das kann politisch sein oder auch Kunst oder irgendetwas. Und die glauben auch in diesen Ideen. Und die machen alles auch für diese Ideen. Wenn die Ideen richtig sind, die können sehr groß werden. Und die sind auch groß gewesen. Und sie werden auch groß sein. Aber es ist die Gefahr dabei, dass wenn diese Ideen runterfallen oder die Sache, die sie an den geglaubt haben, schief geht, die wollen gar nicht mehr davon wissen. Und das ist vielleicht gegen diese Ideen, die sie einmal gehabt haben. Sie sprechen nun ziemlich allgemein, aber Sie haben ja auch in Spanien studiert und auch hier in Deutschland. Sie kennen also den Unterschied zwischen den deutschen und den spanischen Studenten ganz genau. Ja, die spanischen Studenten glauben und wissen, dass sie sind die Männer von morgen. Und deshalb sie glauben, dass sie Politik spielen müssen. Und sie spielen und ganz gut und ganz gerne. Und die Regierung wissen ganz genau, dass immer die Studenten ein großes Gewicht in die Volksopinion haben. Eine Sache, ich glaube, dass die Kameradschaft ist nicht sehr stark hier. In Spanien, wenn ein Student ist angefragt, ist gefragt für den Lehrer und ein Freundin ist neben ihm, er sagt die Sachen leise und er kann laut sagen. Hier, der Kollege, der Kameraden, sagt etwas lauter. Und deshalb, der Lehrer sieht ganz gut, dass er gar nichts weiß und der andere weiß alles. Verstehen Sie? Und auch noch stärker ist in Spanien. Ich kenne Fälle, die ein Student hat eine Prüfung gemacht für einen Freund. Natürlich, das ist ganz verboten. Und wenn sie sind festgenommen, alle beide sind weg von der Universität und sie dürfen nicht mehr studieren. Aber ich habe gute Freunde, die es gemacht haben. Wenn ich Sie also fragen würde, wo möchten Sie lieber leben? In Deutschland oder in Spanien? Was würden Sie antworten? Ich in Spanien. Und ich lebe hier froh, weil ich weiß, einmal nach Spanien zurück werde. Maria? Ich kann nicht antworten. Ich würde in Rom leben. Oh, Maria. In Rom? Ja. Ich möchte auch sagen, dass die Deutsche zu mir immer sehr gut gewesen sind. Und ich habe auch gesehen, dass für mich Höflichkeiten, vielleicht höflicher sind gewesen als mit den Deutschen. Wenn ich habe einmal eine Schwierigkeit und alles war immer leicht. Wir haben heute hier Nina, eine Studentin, Robert, ein Student, Karl, ein Student und Dick ist Angehöriger der Armee. Nun ist es gar nicht leicht, Eindrücke über Deutschland zu schildern. Wo fangen wir da an? Fangen wir bei den Menschen an? Oder Nina, fangen wir bei Ihnen an? Sie waren schon einmal in Deutschland, schon vor 10 Jahren. Ja, ich war hier in 1946 bis 1948. Frankfurt war ganz zerstört. Ich habe in Heidelberg gewohnt, aber ich bin hier manchmal für die hier am Bahnhof. Und ich habe Frankfurt ganz dunkel gesehen und es war alles zerstört. Die Gebäude waren überhaupt nicht in der Stadt. Sie waren nur ein paar Leute auf der Straße und es war alles ganz, ganz dunkel und anders. Aber ich bin im Juni hierher gekommen und es war abends, wenn ich von dem Flughafen gekommen bin. Und ich habe Frankfurt die ersten Mal in 10 Jahren angesehen. Und es hat mir wunderbar gefallen, alle die Lichter und die Gebäude und alles. Ich denke, die Deutschen müssen dir sehr freuen, weil es alles jetzt wieder aufgebaut ist. Robert, nicht wahr? Sie sind ja schon fast ein Jahrzehnt in Deutschland. Ja, ich bin dazu praktisch ein Verschollener geworden im Ausland, nicht? Und deswegen, weil ich gerade so viele Deutsche kennengelernt habe, vielleicht habe ich dabei den Überblick verloren, nicht? Ja, vom Eindruck kann man da nicht mehr reden. Ich habe immerhin gewisse allgemeine Eindrücke von Deutschland, also von den deutschen Menschen, nicht? Und an erster Stelle möchte ich stellen, im deutschen Charakter fällt mir immer wieder auf die Gewissenhaftigkeit. Nicht? Also Gewissenhaftigkeit braucht auch nicht immer unbedingt eine Tugend zu sein. Nicht? Aber sie ist meistens tugendhaft gestaltet beim Deutschen. Aber jedenfalls, ich glaube, der Deutsche hat ein sehr starkes Gefühl für, also ein sehr, sehr starkes Ehrgefühl. Und obwohl er einen Zynismus aufbringt bisweilen, ist es meistens nur im Allgemeinen an etwas politisch bezogen. Aber er hat keinen Zynismus übrig für den Alltag oder vielleicht für sich selbst oder seine nächste Umgebung. Er spottet gern über die anderen und nicht über sich selbst. Ja, er kann auch über seine Öffentlichkeit spotten, über die Politiker, aber nur in großen Zügen, nicht? Ich glaube nicht, aber im engeren Kreis wie vielleicht man es antrifft in dem trockenen englischen Humor. Nicht so sehr in Amerika, aber unter dem, was man für britischen Humor versteht. Wissen Sie, was mich interessiert? Wir hatten in der vorhergehenden Reihe junge Spanier und Franzosen und auch Engländer, die über das gleiche Thema sprachen wie wir heute. Und da haben wir gar nicht so sehr gut abgeschnitten. Ich erinnere mich an einige ganz harte Brocken, mit denen man uns kritisierte. Zum Beispiel sind die Franzosen gar nicht so sehr glücklich über unseren schnellen Aufbau, den Nina so wohltuend empfindet. Man bewundert das gewiss, als Amerikaner gesehen, man muss das immer wieder bewundern. Und wenn man auch in einer längeren Zeit gewohnt hat und gesehen hat, was wirklich dazugehört und wie das manchmal mit bescheidensten Mitteln gemacht wird, dann muss man das erst recht bewundern. Und auch immer wieder voranstellen, dass der deutsche Mensch arbeitsam ist, also fleißig. Jetzt möchte ich eine Frage stellen. Wie fühlen sich die Amerikaner hier in Europa und vor allen Dingen in Deutschland? Fühlen sie sich so wie zu Hause oder ist es doch sehr fremd für sie? Nun, ich glaube schon, dass manche Amerikaner, wie er so aus seiner großen freien Gesellschaft, also aus dem Spiel der freien Kräfte herüberkommt, meint er zuerst die verträumte alte Welt, obwohl hier gerade das Volk gar nicht so verträumt und altweltlich ist beim ersten Blick, dass diese Welt manchmal eine Pose einnimmt mit dem Kulturspiel, nicht? Aber nach längerem Aufenthalt merkt man doch... Wie nennen Sie das? Kulturspiel? Ja, dass man merkt nach längerem Aufenthalt, aber dass die Leute, dass die Menschen hier das wirklich ernst meinen, dass sie doch etwas an ihrer Kultur haben, dass das nicht nur ein psychologischer Ausgleich ist für das, was sie nicht haben am Materiellen, nicht? Aber die erste Reaktion, und selbst bei mir ist es damals so gewesen, beim Anfang habe ich mir gedacht, naja, die armen Menschen müssen sich darüber hinwegtrösten und mit einer versteiften Beschäftigung mit der Kultur. Nun haben Sie Gelegenheit gehabt, den Charakter der Deutschen kennenzulernen. Also ich muss sagen, sie sind sehr gutgläubige Menschen. Und manchmal sind sie sogar leichtgläubig. Andere würden sagen, also übermäßig leichtgläubig. Sie lassen sich oft sehr ausnutzen. Wiederum natürlich, der Fremde, der hier so auf der Durchreise ist, hat dieselben Beschwerden wie Touristen, wie Fremden überall, dass sie hier und da ausgenommen werden. Nicht? Das passiert dem Fremden aber in jedem Land. Die anderen Ausländer haben uns sehr scharf kritisiert. Sie haben gesagt, die Deutschen reden zwar von ihrem Gemüt, sie haben aber gar keines. Sie haben kaum mehr Gefühl für ihre Mitmenschen. Sie denken nur an ihren Beruf, an das Geldverdienen und an das, was sie mit ihrem Geld kaufen können. Nina? Das ganze Land gefällt mir jetzt ganz gut, weil es jetzt alles wieder aufgebaut ist. Und das, denke ich, ist ganz schön, dass die Deutschen so gut, sie haben so viel gearbeitet und sie haben so schnell alles aufgeräumt und alles ist jetzt wieder ganz schön. Und es ist jetzt in Deutschland so eine Fühle für Freiheit und dass die Leute haben jetzt gute Kleider zu anziehen, sie haben Geld ins Tasche, sie können ruhig in ein Restaurant gehen und ganz gut essen und sie sind jetzt mehr zufrieden. Für Sie, Robert, ist es natürlich ein bisschen schwierig. Sie sind schon 10 Jahre hier und da ist es schwer, das Schönste oder etwas Schönes herauszufinden. Aber etwas abgesehen von dem menschlichen Selbst, nur was das Land anbetrifft. Mein erster und eindringlichster Eindruck von Deutschland war die Landschaft selbst. Ich habe zuerst natürlich damals, wo ich hier als Militärangehöriger ankam, Norddeutschland zuerst gesehen. Aber dann nachher kam ich gerade im Frühjahr an, im späten Frühjahr, da habe ich sofort gemerkt, hier ist eine andere Landschaft. Die gesamte Wirkung ist etwas pastellartig in der Färbung, nicht im Bodengewächs. Und obwohl die Natur in Amerika bisweilen gewaltiger, majestätischer ist, aber hier in Deutschland hat man durchweg eine lieblichere Landschaft. Also das Farbenspiel ist nicht so grell. Und das beeindruckt mich immer wieder, selbst nach den vielen Jahren, wo ich schon hier bin. Ich danke Ihnen für die Mitwirkung und ich freue mich ganz besonders, dass wir Deutschen heute einmal ganz gut dabei weggekommen sind. Sie hörten Lieselotte Perne mit ihrer Sendereihe »So sehen uns die anderen« aus dem Jahr 1955. Wenn Sie nochmal hineinhören möchten in die Gespräche, dann finden Sie diese und mehr in ARD Sounds unter HR Retro Rubrik Gesellschaft. Mein Name ist Christiane Kreiner und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.